Dass Soulmusik auch viel mit Folkmusik zu tun haben kann, beweist der New Yorker Gitarrist Ronald Midon auf seinem Album State of Mind. Sehr puristisch, ohne viel Produktionsschnickschnack, brilliert Midon als Gitarrist und Sänger und beweist, dass weniger auch viel mehr sein kann. Hören wir Ronald Midon vom Album State of Mind mit dem Titelsong.